NDR Info. Das Hörspiel. Ein fiktives Dorf in Brandenburg. Hier treffen Alteingesessene auf zugereiste Großstädter. Die einen kämpfen noch mit Altlasten, die anderen suchen ein naturnahes Leben in einer Landidylle. Natürlich kracht es, zumal noch ein Investor dazukommt, der einen Windpark bauen will. Judith Lorenz hat Juli C.'s umfangreichen Roman in 6 Teilen für das Hörspiel bearbeitet und inszeniert. Nächstes Mal komme ich mit dem Traktor. Folgen Sie der A14 408 Kilometer. Jawohl. Früher, wenn meine Frau von mir wollte, dass ich nach 3 Stunden am Steuer eine Pause einlege, dann habe ich durchgezogen. Auch wenn ich Hunger gehabt habe oder volle Blase. Aber seit Mitzi nicht mehr neben mir sitzt, halte ich mich an Geschwindigkeitsbegrenzungen und ich beachte die 3-Stunden-Regel. Ich mag Regeln, solange ich mir selber aussuchen kann, welche ich befolge. Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Juli C. Hörspielbearbeitung Judith Lorenz. Teil 1. Und? Ey, und? Was denn? Kick mal da drüben. Der verdammte Scheißkerl, der! Was willst du jetzt machen? Halt die Schnauze, Erich! Du Memme! Memme! Straßen repariert damals. In 1000 Metern die Ausfahrt Magdeburg Zentrum auf die B189 Richtung Stendal. Ist doch noch ein Kaugummi irgendwo. Prignitz. Die Landschaft hier schafft sich selber ab. Dieses Preußen. Nix wie Sand. Der Sand entzieht dem Himmel das Blau, macht die Seen drüber, die Menschen blasser. Sportflughafen Parkü, Maisfelder. Und niemand zu sehen. Weit und breit keine Menschenseele. Naja, damals, mein Mann und ich, also Gerhard, also mein jetziger Ex-Mann, damals Mann, wir wollten einfach raus aus der Stadt. Ganz neu anfangen und wir kamen nach Unterleuten und das erste Mal, dass wir da waren, haben wir gleich gesehen, da war so ein Haus mit Ziegelbau, mit großem Dach, mit grünen Fensterläden, so richtig, wie es aussehen soll auf dem Land. Das war die Randlage, 1 Stunde von Berlin entfernt. Und es war trotzdem eine völlig andere Welt. Ein kleines Dorf, teilweise verfallen. Wir hatten 5000 Quadratmeter Land. Der Preis war extrem günstig. Ein sehr romantisches Haus. Man musste natürlich eine Menge machen, aber dazu hatten wir auch Lust zu. Da gab es diese alte Linde, die so den Eingang überschattet, wo man sich vorstellen konnte, da konnte man draußen mit dem Kind vor dem Haus sitzen. Wenn man mit dem Auto drauf zufuhr, sah man die von weit weg, die Linde, die Krone, wie die Äste da im Wind schwankten. Das war zu Hause, das war ein Gefühl von zu Hause. Und wir wollten, dass die Sophie so aufwachsen kann mit sowas, mit solchen Eindrücken. Aber es war natürlich ganz, ganz viel noch zu machen da an dem Haus, das ist klar. Wir wollten einen Gemüsegarten anlegen, Salatgurken, Radieschen, Bohnen, viele Tomaten. Sehr sonnig übrigens, das Grundstück. Und wir dachten, ja, jetzt legen wir los. Ja, ich hatte immer Angst. Ich hab immer Angst gehabt. Also mitten raus, mitten in die Landschaft, man kennt keinen, man kommt von da nicht. Wie das gehen könnte. Aber in dem Moment, als wir da das Grundstück sahen und die Linde da uns begrüßte, so eine Begrüßungslinde, da war die Angst weg. Und das ging Gerhard genauso. Am Anfang. Als wir dann so das erste Mal die Gartenstühle vor das Häuschen stellen konnten und einfach Kaffee trinken konnten, draußen Vögel zwitscherten, da wussten wir, jetzt haben wir es eigentlich fast geschafft hier. Sind angekommen. Es gehört uns. Jetzt sind wir auf dem Land. So fühlte sich das an. Als würden wir da für ewig bleiben. Ich halte das nicht mehr aus. Hier kommt doch nichts. Ich halte das nicht mehr aus. Ich kann nicht mehr. Der räuchert uns hier aus. Das ist ein verdammtes, räudiges, verkommenes Tier. Bringt doch nichts. Schade ist doch nur dir selbst. Sie hat nicht geschlafen. Sie weiß nicht mehr, was sie sagt. Was soll ich machen? Das Tier lieben? Es wird besser, sobald sie mit dem Stillen aufhört. Es wird bald besser. Soll ich jetzt rausgehen und sagen, toll, dass du schon seit 3 Tagen Gummireifen verbrennst? Ich hätte nämlich die frische Luft überhaupt gar nicht mehr ausgehalten jetzt. Jeder verbrennt hier Müll, wie es ihm passt. Zapft Grundwasser an, baut Schuppen. Jetzt kommen gleich die Kampfläufer. Dem will doch keiner einsehen, dass die Unterleutner Heide keine Galoppstrecke für Pferde ist. Da brüten Kampfläufer. Ich meine, die werden bald überhaupt nicht mehr zu. Ja, warte, aber es geht jetzt mal ausnahmsweise nicht um deine Kampfläufer. Es geht jetzt nicht um deine Kampfläufer, sondern darum, dass dieses Tier meine Tochter vergiftet. Jetzt sagt sie wieder meine Tochter. Es ist auch meine Tochter. In diesen Gummireifen, die der jeden Tag verbrennt, da ist Schwermetall drin, da ist Stickoxid drin, das ist alles krebserregend. Bald kommt die Mauer. Er redet wie ein Nahostdiplomat. Wann? Als wir uns kennenlernten, das war ja, da war ja Gerd noch Soziologe an der Humboldt-Uni und war da eben Professor. Und ich war Studentin und so ging das los. Also wir haben uns eigentlich kennengelernt als Professor und Studentin, aber so haben wir uns nie gefühlt. Also von Anfang an nicht. Also für mich war Julia der Beweis, dass Begreifen nicht die Voraussetzung von Lieben ist. Das ist vielleicht... Sie war einfach... Nicht verkopft, nicht verkrampft. Also lebte weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Sie war einfach da, auf dem Punkt da. Und ich konnte mir vorstellen, mit Jule werde ich ein anderer Mensch. Oder habe die Chance, mich zu verändern. Ich hatte mich schon lange nicht mehr wohlgefühlt an der Uni. Sie war zu einem Trainingscamp verkommen für Menschen, die seit dem Kindergarten ihr Leben optimieren müssen. Und die Kollegen an der Uni, also man konnte über nichts anderes mehr als ihre Karriere reden. Und das war natürlich, hat mich gelangweilt. Wann denn? Wann kommt denn die Mauer? Ja, wenn die Genehmigung bekommen. Die was? Die Genehmigung? Die Genehmigung vom Amt. Diese Scheißämter. meine, die müssen doch einsehen, dass sie nicht diesem Tier jeden Schrottplatz erlauben. Schieher. Die können uns doch nicht die Mauer verbieten und dem den Schrottplatz erlauben. Ja. Die Mauer sowieso nicht helfen. Süße, das ist doch gut. Komm, gib sie mir, ich nehme sie. Komm. Nee, komm, ich trage sie ein bisschen rum. Ist gut, ich komme schon klar. Ich wollte dir doch nur helfen. Glaubst du, dass du sie besser tragen kannst? Natürlich nicht, Jule. Postnatale Hysterie. Du gehst jeden Morgen in dein Büro, du machst das Fenster auf, ja? Du machst einen schönen Spaziergang, du bist Naturschutzgebiet. Du hast doch keine Ahnung, ich trage doch so viel jeden Tag. Ich bin doch hier jeden Tag mit ihr, Tag und Nacht, in dieser Sauna. Ja, du lässt dir ja nicht helfen. Du kannst gern was tun. Was? Du kannst, ruf die Polizei! Wie ich da im Auto gesessen bin und das erste Mal hingefahren bin nach Unterleuten, da war ich noch überzeugt, dass ich am Ende eben dann doch nicht hinfahre. Einfach von der Autobahn abbiegen und zack, rein nach Berlin. Und dann also eine Frau treffen, mit der ich eigentlich nichts zu tun hatte. Wir waren verabredet, diese Frau Franzen und ich. Die wollte da in Unterleuten eine Pferdezucht aufziehen, wollte für Manager Pferdecoaching-Kurse geben. So Pferdepsychologie auf den Menschen übertragen. Und ja, deswegen bin ich eben doch hingefahren. Und ich muss schon sagen, diese Frau Franzen, die hat mich dann irgendwie zum Reden gebracht. Hat mich anscheinend im richtigen Moment erwischt oder... Ich weiß es nicht genau, warum. Doch, ich weiß es schon, ne? Aber ich hatte mich... Es war der Moment einfach. Es war zu der Zeit nämlich so, dass meine Söhne schon 10 Jahre aus dem Haus waren. Und auch meine Frau mit sie. Eigentlich nur noch sporadisch aufgetaucht ist zu Hause. Und... Da hat man dann vielleicht so einen Softspot. Mitzi spricht mit der Bahnhofsmission. Mitzi untersucht in U-Bahnhöfen Menschenbündel, die am Boden liegen. Philipp, bist es du? Thermoskanne, Tee, Käsebrote, Herrenunterwäsche, Eissatz dabei. Im Rucksack. Für den Fall, dass ein Find... Ja, ich bin dann eben wirklich so ins Reden gekommen, für meine Verhältnisse. Ich hatte nämlich Land ersteigert in der Prignitz, da im Osten. Und das waren 250 Hektar für 2,5 Millionen. Guter Preis. Und wenn Sie mich fragen, warum? Aus Jux und Dollerei, würde jetzt ein Norddeutscher sagen. Für den Philipp war es. Für den Philipp. Kein Geld dieser Welt reicht aus für seine Sucht. In 300 Metern die Ausfahrt rechts. Jawohl. Wassersuppe. Regenmantel. Seelenheil. Namen wie aus einem surrealen Film. Dieser Anruf von Linda Franzen, die war nicht abzuschütteln. Also ich bin kein Psychologe oder jedenfalls kein Ausgebildeter, aber ich spürte sofort diesen starken Willen hinter ihrem Singsang. Im freundlichsten Ton hat sie ganz klare Ansagen gemacht. Ich plane, ich brauche, ich will, ich möchte das machen und so. Was plante sie? Eine Pferdekoppel. Auf meinem Land, eine Pferdekoppel. Dabei hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon mit Gombrowski verhandelt. Der wollte Biomilch und Ökoweizen produzieren. auf meiner Fläche. Zur Pacht. 4% wäre die Rendite gewesen. Das war schon was damals. Ja, die Zinsen waren ja dermaßen im Keller. Nehmen Sie die Ausfahrt in 400 Metern. Halten Sie sich rechts. Meine Güte. Blitzer. Und ihr Deppel meint, ich sehe euch nicht. Ach, so ein Kuhkauf, so ein Geschissens. Nehmen Sie die Ausfahrt rechts in Richtung Klausitz. Wann kommt der Spekulant? Nicht vor Mittag. Können wir vorher noch das Dach neu decken, zweites Bad einbauen und im Garten noch Öl bohren. Oder noch was ganz anderes machen. Fährst du eigentlich in die Firma? Das Meeting wurde gecancelt. Und du? Keine Problempferde heute? Der Spekulant geht vor. Na komm schon, Süße, besteig mich. Ich kann in deinen Augen lesen, was du jetzt denkst. Dann gehen wir doch einfach wieder ins Bett. Du gehst auf den Dachboden. Mach's weiter mit deinen Rümpeln. Ich kümmere mich um die Fenster. Oui. Oui, quoi? Oui, mon général. Drei Jahre lang haben Frederik und ich Merlin geliebt. Wegen seiner Firma. In der Zeit ist Bergamot dann in Hattingen geblieben. Den konnten wir nicht mitnehmen. Na, das ist mein Hengst. Das ist mein Pferd. Der sollte eigentlich eingeschläfert werden. Als Fohlen hatte so ganz krumme Vorderbeine. Und ich durfte den dann haben. Ich durfte mich um ihn kümmern. Und ich war Tag und Nacht bei ihm, hab dem Streckverbände angelegt. Der konnte nicht aufstehen, also habe ich ihn zum Euter von seiner Mutter getragen. Und ja, nach einem Jahr hat er dann den ersten Preis bei der Hattinger Fohlenschau gewonnen. Ich bin gestorben, ich war so stolz. Ich meine, der, ja, ja. Also, und na, Frederik hat in seiner Firma gearbeitet. Und ich hatte ganz viele Kunden als Equidentrainerin. Es gibt massig Problempferde im Berliner Umkreis. Also nee, anders gesagt. Es gibt massig Problempferdebesitzer, die keine Ahnung haben. Naja, wir hatten ja keine Möglichkeit, den in Berlin irgendwo unterzustellen. Und es ging dem in Hattingen gut, also bin ich ab und zu hingependelt. Und vor allem hat mir Frederik absolut versprochen, dass wir den so schnell wie möglich nachholen. Also das war meine Bedingung. Ich habe gesagt, ich gehe nicht nach Berlin, wenn es keine Aussicht gibt, Bergamot irgendwann nachzuholen. Frederik. Im Grunde überhaupt nicht mein Typ. Gar nicht. Ich glaube, noch zu Abi-Zeiten hätte ich gedacht, das ist der letzte Mensch, für den ich irgendein Interesse aufbringen würde, selbst wenn er der letzte Mensch im Universum wäre. Aber Frederik nervt mich nicht. Ist einer der wenigen Menschen, der mich nicht nervt. Und ich weiß nicht, ob Sie Manfred Gortz kennen, mein Erfolg. Gortz schreibt, es gibt zwei Kategorien von Dingen auf der Welt. Die, die funktionieren und den Rest. Und Frederik funktionierte. Na, ich bin nicht weggegangen, weil, klar, ich hatte Probleme damit, wie sehr sie ihr Pferd liebt, aber im Rossfrauenforum hatte ich gelernt, dass jeder Versuch, eine Pferdeverrückte zu ändern, ins Unglück führt. Deshalb war meine neue Devise, ändere dich selbst oder lerne mit diesem Problem in diesem fucking Scheißdorf zu leben, so, ne? Und ich dachte, dass vielleicht die Liebe zu dem Bergamot irgendwann vielleicht ein bisschen abebbt. Also es war einfach immer noch so eine Hoffnung da. Na, du Held? Na, aber wie läuft das nachher mit dem Spekulanten? Der Spekulant trifft auf zwei sympathische junge Menschen an der Schwelle zu einer glücklichen Zukunft. Da reicht sein Spekulantenherz. Welches Kleid ziehst du an? Arschloch. Was ist denn das eigentlich für einer? Ich schätze mal in Standardausführung. Ich habe ihm von Bergamot erzählt, er wollte wissen, wie viel man mit Pferdezucht verdient. Das steht ja nicht auf Pferdemädchen. Dann machst du die. Oh, hilf mir, Kumpel. Du weißt doch, wie Frauen sind, Nummer. Oui. Oui, quoi? Oui, mon général. Ich guck mal nach der Post. Ähnliches Format mit Sichtfenster. Nur Behördenangestellte sind in der Lage, ein Blatt Papier so zu falten, dass es in diese Sorte Umschlag passt. Vogelschutzbund Unterleutnerheide, Gerhard Vlies. Geil. Kenn ich nicht. Sehr geehrte Frau Franzen, heute teilen wir Ihnen das Folgende mit. Der Vogelschutzwarte Unterleutnerheide liegen Hinweise vor, dass Sie beabsichtigen, am Rand der Unterleutnerheide ein Nebengebäude umzunutzen. Was? Die Unterleutnerheide gehört zum europäischen Vogelschutzreservat Unterleuten, in dem sich die letzten Brutstätten der Kampfläufer befinden. Kampfläufer? Von baulichen Veränderungen in Ihrem Sichtfeld können sich die Kampfläufer gestört fühlen. Ich habe doch nichts gegen Vögel, im Gegenteil, ich will doch nur ein paar Pferde boxen. Hiermit teilen wir Ihnen heute schon mit, dass wir das genannte Bauvorhaben beim Bauamt Plausitz zur Anzeige bringen werden. Was? Die Unversehrtheit der Landschaft ist zu wahren. Zudem besteht die Gefahr, dass sich Singvögel in oder an den Zaunanlagen tödlich verletzen. Sind die ernst gemeint, oder? Wir bringen auch dieses Vorhaben zur Anzeige. Mit freundlichen Grüßen, Gerhard Vlies. Fuck. Gerhard Vlies. Der Brief hat alles zerstört. Der war kurz, aber der hat alles zerstört. Monatelang habe ich in diesem Haus geackert. Die Sanierung war wirklich der Wahnsinn. Also nur mal als Beispiel, ja. Ich wusste ja anfangs nicht mal, was eine Dampfsperre ist. Und dann war ich plötzlich in der Lage, ein ganzes Dach zu dämmen. Es gab Zeiten, da hatte ich schon Lust, ihrem geliebten Hengstberger Motten einen Eimer Hafer auf die Wiese zu stellen. Aber mit Rattengift drin. Naja, in diesem Rossrauenforum teilen natürlich alle dieses ungemütliche Gefühl, oder es ist allen Usern im Rossfrauenforum peinlich, dass sie eifersüchtig auf so einen dreckigen, stinkenden Vierbeiner sind. Man muss sich mal vorstellen, man tritt in Konkurrenz zu einer anderen Spezies, ne? Und von der Natur aus kannst du als Mann ja gar nicht mit so einem muskulösen, großen, schnellen, starken Ding wie so ein Pferd konkurrieren. Wenn ich mal fertig war, dann habe ich die Augen geschlossen und habe an Bergamot gedacht. An seine hervorragende Haltung. Cremefarbene Fell wie Lack und diese irre süßen gespitzten Ohren. Frust und Muskelkater, die waren dann einfach wie weggeblasen. Aber der Brief hat alles zerstört. Nach dem Brief, da tagte zum ersten Mal der Kriegsrat. Und der Kriegsrat war in meinem Kopf. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ziel auf der linken Seite. Zeitwärts. Hoffentlich gibt's da was Gescheites zum Essen. Herr Meiler, willkommen im Reich der stolzen Pferde. Ah, grüß Gott. Sie müssen Frau Franzen sein, richtig? Das ist richtig. Schön. Das ist mein Partner, Frederik Wachs. Ah, ist gut. Tag. Konrad Meiler. Willkommen. Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja. Meier, Autobahn halt. Wie lange hat es gedauert? 6 Stunden war ich jetzt unterwegs, ja. Doch, ja. Ja, danke. Ach, toll, dass Sie hier sind, wirklich. Herzlichen Dank. Das freut mich, wenn Sie es so sehen. Darf ich Sie gleich an Ort des Geschehens Natürlich. Führen? Natürlich, ich bitte drum. Kommen Sie bitte. Passen Sie ein bisschen auf, das ist wahnsinnig uneben. Keine Angst, ich komme aus einem gebirgigen Land. Super. Der ist 1, 2, 3 Nummern zu groß für Sie. Sehen Sie hier? Hier soll sich die Koppel erstrecken für meinen Bergamott. Mhm. Das schönste und klügste Pferd der Welt. Und für viele andere wunderbare Pferde. So. Wenn der Vogel Fuzzi und du mir nicht in die Quere kommen. Werfen Sie einen Blick über die wilden Brombeeren. Hier entsteht eine Pferdezucht, eine Pferdewaschanlage. Und ich will Seminare für Manager geben. Aha, für Manager? Ja, nirgendwo lernt man so viel über Menschenführung, Hierarchien, Nonverbal Leading und Motivation wie mit Pferden. Da schau her. Interessant. Hälte für Gaga. Vorsicht. Was nehmen Sie dann für so ein Seminar? 2000 Euro pro Wochenende und Person. Unterbringung, Verpflegung, Pferd inklusive. Respekt. Tutti completti. Tutti completti. Aha. Sie können in Ihrer Branche ein bisschen Werbung für mich machen. Dafür biete ich Ihnen einen Kurs zum persönlichen Sonderpreis. Kooperative Dominanz und Nonverbal Leading. Wie wär's? Bitte. Ja, das schauen wir mal. Nach Ihnen. Dankeschön. Macht. Hola. Setzen Sie sich doch, Herr Meiler. Danke. Beiß an, Glatzer. Sehr schön kredenzt alles. Sie übernimmt sich. Käse, Salat, greifen Sie zu. Mhm. Weißwein vielleicht? Gern, ja. Nicht zu viel, aber... Okay. Ich schluck. Kalt lächelt, wird er sie ins Messer reinlassen. Die will mir über den Tisch ziehen. Danke. Bitte. Na, muss sagen, wir haben sehr lausche hier. Das ist schön. So, Prost erst einmal. Prost. Prost. Als ausgewiesener Fachmann für Unternehmen und Unternehmensgründungen finden Sie meinen Plan also nicht ganz verkehrt. Interessant, wirklich. Warum nicht? Sie sind also bereit, mich zu unterstützen? Wenn ich kann. Dann müssen wir uns nur noch über den Preis unterhalten. Preis für was? Na, für die 4 Hektar, die ich Ihnen abkaufen will. Die Frau Franzen. Frau Franzen, ich habe Ihnen am Telefon schon gesagt, ich verkaufe nicht. Ja? Aber Sie haben doch gerade eben gesagt, Sie wollten mich unterstützen. Ja, ich habe aber auch gesagt, wenn ich kann. Verkaufen kann ich aber nicht. Das ist nicht sein letztes Wort. Alles ist Wille, sagt Manfred Gorz. Und gegen meinen Willen kommt er nicht an. Also, wir wissen doch, dass vielleicht Sie noch ein Stückchen Kuchen, Herr Meiler. Selbst gebacken. So. Sag mal, wo finde ich denn die... Die Toilette? Ja. Erste Tür links, die Haustür steht offen. Gehst jetzt vors Haus und schüttest ihm 2 Liter Wasser in den Tank. Ich lenke ihn ab. Das ist nicht dein Ernst. Davon geht der Wagen nicht kaputt. Ich will nur, dass links er noch... Links oder rechts? Links! Ich will nur, dass er noch ein paar Stunden unter Leuten bleibt. Wozu denn? Du hast doch gehört, was er gesagt hat. Ey, wenn Nein immer Nein heißen würde, dann gäbe es keinen Fortschritt auf der Welt. Linda, der Typ ist eiskalt. Und ich? Halt die Schnauze, Erich! Ey, Kron, das ist doch eine Falle. Du bleibst hier, hörst du? Dieser Scheißkleine. Ich will mein Kalender verrecken. Kron, bleib hier! Ich werde sie kommen aufs Geteilen, das sag ich dir. Ja, Gombrowski. Ich habe ihn ja öfter gesehen, ne? Wir waren ja Nachbarn. Also, wir hatten ja so was wie einen festen Termin, ja? Also, donnerstags jede Woche einmal, ne? Regelmäßig. Und bin ich dann nach hinten durch den Garten nach nebenan. Da haben wir uns dann getroffen und haben so ein bisschen geredet, ja. Ansonsten bin ich ja nicht mehr raus aus dem Haus gegangen. 20 Jahre nicht. Was das mit meinem Erik passiert ist. Seit damals, als mein Erik von einem Ast erschlagen wurde. Erik! Da bist du ja wieder. Ja, mein Süße. Die Lotte, die habe ich mitgebracht hier ins Heim. Die durfte bei mir bleiben. Ja. Ne? Aber jetzt mal runter vom Schuss. Ja, Gombrowski. Sah mal ein bisschen schuldbewusst aus. Alle Dinge an ihm runter. Arme, Schultern, Tränensäcke. Ja. Naja, so wie sein Mastiff eben. Fidi. Er war groß. Weich und schwer. Die hatten auch eine enge Beziehung zueinander. Ja, so wie ich zu meinen Katzen, so ist das für den eben sein großer Mastiff. Hilda, eigentlich gibt es nur einen einzigen Mensch, dem ich mir anvertrauen kann. Über all die Jahre hat sie immer an meiner Seite gekämpft. Die exzellenteste Buchhalterin, die man sich nur wünschen kann. Rudolf! Verdammt! Rudolf Gombrowski! Fidi! Aus, komm her! Verdammt! Oh, Mann, Fidi, aus! Hier rein! Hier rein! Aus. Meine Güte! Ja, so ist gut, mein Mann. Es tut mir leid, du hast mir ausgebüxt. Komm, setz dich her. Sag mal, was ist denn mit dir passiert? Was meinst du? Ja, was wohl? Was hast du denn für einen Verband da um den Kopf? Kron. Wie Kron? Der hat mich geschlagen. Was hat er? Wegen seiner, so einer kleinen Katze für sein Krönchen. Das gibt's doch nicht. Seit Moni Junge hatte, kommt die Kleine täglich zu mir. Aha. Der hat sich eins von den Kätzchen zum Geburtstag gewünscht, mit dem silbernen Fell. Und weiter? Die Kleine hat so einen Terror gemacht, bis Katrin bei mir persönlich auf der Matte stand und gefragt hat, was das Kätzchen kostet. Aha. Komm, bring uns einen Schluck hier. Prost. Prost. Und weiter. Dann saß das Kätzchen bei Krönchen auf dem Geburtstagstisch. Mhm. Ja, große Freude. 3 Tage später lag die Katze tot auf dem Teppich. Tot? Ja. Sind halt Lebewesen. Sollte wohl besser Sterbewesen heißen. Hm. Das weiche silberne Fell. Der Duft. Und Kron? Was? Ja, weiter. Also die Katrin, die hat völlig verzweifelt bei mir angerufen und wollte das andere Kätzchen, das tippt noch eins in derselben Farbe. Ja. Ja. Aber der hat es schon versprochen. Ja, und, dann, und weiter. Was ja, ist dann kam Kron. Der stand dann plötzlich bei mir vor der Tür. Da hat er einfach die Tür aufgestoßen und das Renjombild. Er pflückt das Armentier vom Boden und schwenkt es durch die Luft. Ich hab gedacht, er bricht der Katze nicht den Nick. Ja, komm, Hilde, kurz. Ich hab nicht gewusst, wie ich mich wehren sollte. Ich hab die Schere gegriffen und da schlägt er mir mit seiner Krücke von Dez und ab. Der hat dich geschlagen? Ja. Sag mal, das gibt's doch. Ganz ruhig da drin. Ruhig, hab ich gesagt. Aus. So ist gut. Und der hat dich dann dort liegen lassen? Nee, einen Krankenwagen hat er geschickt. Das ist typisch Kron. Schlägt Frauen. Man schlägt keine Frauen, das tut man einfach nicht. Da haben deine Frau und deine Tochter aber andere Erfahrungen gemacht. Kron hat sich an dir vergriffen, weil er mir eins verpassen will. Aber warum? Weil ich mich nach Eriks Tod um dich gekümmert ja, habe. Ja, verstehe ich schon, aber warum jetzt? Er will nicht, dass ich zur Dorfversammlung gehe. Was mit der Kerl? Jahrelang Waffenstillstand und jetzt geht's wieder los. Tilly! Platz! Aus! Ruhig! Und Hildes Kopfverletzung ist der Auftakt. Hilda, verschweigst du mir etwas? Wenn er nicht gleich aufhört, meine Hand zu streicheln, ist ein Loch drin. Ich weiß nicht. Worum soll es heute gehen? Du kannst mir nicht erzählen, dass Arne dich nicht informiert hat. Nee, hat er nicht. Du spielst gerade mit dem Bürgermeister und weißt nicht, was auf der Dorfversammlung passiert? Ist aber so. Also pass mal auf. Wenn Krons Schlag mit der Krücke auf dich gemünzt war, wie du sagst, dann muss er doch einen Grund dafür haben. Du meinst, Kron weiß mehr als ich? Da muss er nicht von Arne haben. Ich hab doch andere Kanäle. Am liebsten möchte ich alles hinschmeißen, sollte Betty den Laden übernehmen und sich damit herumschlagen. Das meint er nicht ernst. Die Milchpreise im Keller, dann die Agrarsubventionen weg. 2 Jahre noch, dann bin ich pleite. Und jetzt wieder Kron. Du gehst heute Abend zur Dorfversammlung, verstanden? Zeigst du ihn dann? Seit wann klären wir unsere Angelegenheiten mit der Polizei? Hä? Hilde. Ja. Kannst du schon sehen, ist wer das ist? Jedenfalls nicht Gombrowski! Nicht Kombrowski, oder? Er ist nicht Kombrowski! Ist das nicht Schaller? Schaller? Tor ist offen. Das Tor ist offen. Hallo? Für Skoda ist sie zu jung und fröhlich. Herr Schaller? Herr Schaller? Tag. Was gut? Mein Bekannter hat Probleme mit seinem Wagen. Ich wollte gerade losfahren und dann auf einmal hat er angefangen zu stottern. Das ist bestimmt ein BMW Z4 Roadster. Das klang echt krass. Was verbrennt denn der Kerl da? Drecksloch. Haben Sie die Papiere da? Papiere? Moment. Bitteschön. Oh. Wo steht denn die Karre? Vorne bei den Leuten am... Ah, Mercedes Roadster. Verstehe. Ja. Haben Sie an der Tankstelle einen Großväter getankt? Wieso? Sie verlängern da den Sprit immer mit Wasser. Was macht die denn da für Augenbrauengymnastik? Entschuldigung. Mann, Schala, mach's mir nicht kaputt. Nee, ich hab getankt in... Alles okay? Wo war denn das? Alles klar. Magdeburg. Magdeburg. Ach, wissen Sie was? Ich rufe einfach den ADAC. Das machen Sie mal. Der bringt Sie auch nur zur nächsten Autowerkstatt. Und die ist hier. Viel schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und die Mixi wartet auf mich. Ich kann mir das immer angucken. Beim neuen 230er macht öfter der Luftmassenmesser die Biege. Gut, kriegen Sie es hin oder kriegen Sie es nicht hin? Das Teil könnte ich natürlich per Kurier kommen lassen. Ja. Sehen Sie? Ja. Und zur Not haben wir ein wirklich nettes Gästezimmer. Ja, gut. So fängt doch jeder zweite Horrorfilm an. Aber 400 wird's kosten. Ja, ja. Halt, Moment, die Schlüssel. Ist schön. Ja. Sie auch zur Dorfversammlung, Herr Schaller? Ganz sicher nicht. Ja, ja. Und da drüben? Wer wohnt denn da drüben? So ein Fuzzi von der Vogelschutzwarte. Ach. Ein Herr Vlies? Ja, kann sein. Das ist interessant. Gut, ich würde dann sagen... Ja, Herr Meiler, wunderbar. So, hier ist meine Karte. Wenn was sich ergibt, ruft es mich an. Ja? Dankeschön. Tschüss. Dann kommen Sie doch jetzt einfach mit zur Dorfversammlung. Wo steht der Wagen nochmal? Bei Franzen, Blaus Haus. Sind ja alle da. Wolfgang, Norbert, Jakob. Oh, sogar der Vogelschützer. Mit Frau und Kind. Die Blonde aus dem blauen Haus. Christina vom Kindergarten. Steffen mit seinen Jungs vom Bau. Da hat Arne ganz schön gewirbelt. Also ich möchte nicht Kron heißen, wenn unser Herr Bürgermeister nicht einen ganz dicken Fisch am Wagen hat. Ich bitte um Ruhe. Seid doch mal bitte ruhig. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr nur kommt, wenn ihr keine Ahnung habt, um was es hier geht, dann hätte ich mir viel Arbeit in den letzten Jahren sparen können. Also. Wo ist denn Gombrowski? Ach, da hinten sitzt er. Fetter alter Hund. Also, das ist der Herr Pilz. Er arbeitet für die Vento Direkt GmbH und ist extra aus Freudenstadt zu uns gekommen. Hat er ein bisschen Freude mitgebracht? Bitte, Herr Pilz. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Seidel, für diese einleitenden Worte. Oh, ja, es ist ganz schön warm hier. Nicht wahr? Also bei solchen Temperaturen, da kann man sich doch gut vorstellen, was Klimakatastrophe eigentlich bedeutet. Ja, bessere Ernten und weniger Heizkosten. Ja, ja, sehr richtig. Aber nicht nur das, Herr... Kron. Das ist der Herr Kron. Herr Kron, ja. Herr Kron, ja. Der Klimawandel bedroht uns mit empfindlichen Gefahren. Ansteigen des Meeresspiegels, Dürreperioden, Stürme, das wissen wir alles aus den Medien. Ja. Und die Vendo Direkt hat es sich zur Aufgabe gesetzt, Lösungen anzubieten. Lösung. Dieser Pilz ist dabei, sich eine hohe Punktzahl auf der Verdorbenheitsskala zu sichern. Das Bundeswirtschaftsministerium will den Anteil erneuerbarer Energien in den nächsten Jahren auf 33% des Gesamtverbrauchs steigern. Brandenburg beansprucht da eine Vorreiterrolle. Dazu hat sich Ihr Ministerpräsident ausdrücklich bekannt. Ja, jetzt kommen wir zum Punkt. So. Und jetzt wollen Sie natürlich bestimmt genau wissen, worum es hier eigentlich geht. Schweigen im Walde. So. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Das ist... Oh Gott, Windkraftanlagen. Ein Windpark. Die Vento Direkt plant die Errichtung von Windkraftanlagen in der Unterleutnerheide. Das macht der sämtliche touristische Arne und du, Gombrowski? Warum kickt ihr euch nicht mal heimlich an, so Pokerface zu Pokerface? Ihr steckt doch wieder unter der Decke. Läuft das hier immer so? Das glaube ich jetzt nicht, Herr Meiler. Wer ist eigentlich dieser Fremde hinter mir? Verstehe Sie nicht? Ach klar, das ist der Schnösel, der die halbe Region hier gekauft hat. Das ist die Heuschrecke. Mein Name ist Linda Franzen. Bei einer Dorfversammlung als Erste den Mund aufzumachen, ist das Gegenteil von raushalten. Obwohl ich noch nicht lange hier lebe, kann ich jetzt schon sagen, dass ich unter Leuten liebe. Das hier soll mein Zuhause werden. Ich habe die Stadt verlassen, weil ich den Wahnsinn da nicht länger ertragen habe. Ich will meine Ruhe. Die lügt. Sie denkt wie ich. Sowas wie dieser Windpark wird in Städten beschlossen und auf dem Land gebaut. Jeder weiß, dass die Dinger nichts taugen. Damit wird einfach nur Geld verdient auf Kosten der Steuerzahler. Sowas brauchen wir hier nicht. Bravo, Linda, bravo. Da meldet sich jemand. Ja, ach so, hier, ja, bitte. Ja, mein Name ist Gerhard Vlies. Das ist der Mistkerl, der mir die Koppelzäune verbieten will. Also, ich bin von der Vogelschutzwarte Unterleutner Heide. Ich bin verantwortlich für den Schutz der Kampfläufer. Kampfläufer sind sehr seltene Vögel. Großgewachsen, schlank, leicht angegraut. Wirkt ein bisschen nervös. Aber eigentlich eine ganz angenehme Erscheinung. Kampfläufer gibt es nur noch in der Unterleutner Heide. Meine Vorrednerin hat etwas sehr, sehr Kluges geäußert. Er lobt dich. Schräg. Projekte wie dieses werden in Städten geplant von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, was auf dem Land passiert. Ja? In Unterleuten gibt es nur noch 33 Brutpaare von Kampfläufern. Dazu gibt es Rotmilane, es gibt Störche und, wie die Anwesenden hier wahrscheinlich wissen, seit kurzem sogar ein Pärchen Seeadler. Neuere Studien beweisen, dass Windkraftanlagen erhebliche Auswirkungen auf Brut-, Gast- und Zugvögel haben. Herr Vlies. Zum einen geht es um das Unfallrisiko. Das Rotorblatt eines Windrads trifft mit 230 Kilometern pro Stunde auf den Körper eines Zugvogels. Da bleibt nicht mehr viel übrig, meine Damen und Herren. Herr Vlies, Sie wissen doch genauso gut wie ich, dass diese Studien umstritten sind. Ich bitte Sie. Zum anderen gibt es die Scheuchwirkung auf rastende Vögel. Gänse und Schwäne zum Beispiel meiden die Umgebung von Windkraftanlagen. Die Vento Direkt räumt Naturschutzbelangen höchste Priorität. Wenn die Vögel ihre Rastplätze verlieren, verliert Unterleuten seine Vögel. Herr Vlies, jetzt hören Sie doch bitte mal zu. Jetzt hör du doch mal zu, Pilz. Jepp, Pilz. Nirgendwo. Na bravo, das nenne ich Niveau. Hey, nirgendwo. Nirgendwo im Land gibt es noch Kampfläufer. Nur bei uns. 33 Individuen. Unsere Standortplanung, Herr Vlies, wurde naturschutzrechtlich geprüft. Das versichere ich Ihnen. Kampfläufer machen uns zu etwas Besonderem. Dafür schulden wir Ihnen Schutz. Ja. Die Vogelschutzwarte Unterleuten wird dieses Vorhaben nicht zulassen. In den Vögeln wohnen die Seelen der Toten. So ist es. Ja. Ja, also Sie begreifen nicht, dass die Windenergie auf jeden Fall... Einer will hier deine Scheiße! Ich bin hier, ich suche den Dialog mit Ihnen. Ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, wie wir das bestmöglichst umsetzen können. Sie sehen sofort deine Leute in den Griff. Sie sehen... Na? So, Sie sehen hier... Sie sehen hier eine Flurkarte der Region. Sie sehen hier, ich glaube, man kann es trotzdem erkennen, die bunt schraffierten Bereiche sind Gebiete, die für Windkraft nicht, ich betone, nicht in Frage kommen. Wegen des Vogelschutzgebietes scheiden große Teile der Unterleutner Heide sowieso aus. Außerdem braucht ein Windpark nach dem Gesetz eine zusammenhängende Fläche von 10 Hektar oder mehr. Ja, da bleibt sowieso nicht mehr viel. Na, so klar, brauchen wir nicht hier, ja? Arme, miese Nummer. Gombrowskis Hundeblick hängt an Seil und Pilz. Nun rückt schon raus. Welches Flurstück ist es? Jetzt müsste ich wissen, wo mein Land ist. Moment. So, das ist das große Waldgebiet zwischen Unterleuten und Plausitz. Hier die Unterleutner Heide. Und da, das ist der Beutler Bruch. Und hier befindet sich ein Eignungsgebiet von etwa 18 Hektar. Der Flurabschnitt heißt Schiefe Kappe. Aber da gucken wir genau drauf. Das glaube ich doch jetzt nicht, dass eine Enteignung von oben läuft. Arne hat euch verkauft. Das ist es. Arne hat euch verkauft. Das ist ein Verbrechen. Beruhigt euch bitte, gebaut wird sowieso. Hier läuft doch ein Ding. Aber der Herr Pilz hat uns auch ein Geschenk mitgebracht. Bitte. Sehr richtig, danke, Herr Seidel. Also, machen wir es kurz. Ihre Gemeinde wird der Windpark jährlich knapp 200.000 Euro Gewerbesteuer bringen. Und der Eigentümer, auf dessen Grundstück die Kraftwerke gebaut werden, bekommt pro Anlage einen Pachtzins von 15.000 Euro im Jahr. Bei 10 Windrädern ergibt sich da ein hübsches Grundeinkommen. Ja, wer ist denn der Eigentümer? Gehört er nicht uns? Na, dir gehört's nicht, Karl. Wir ermitteln das gerade. Wir lassen uns nicht mehr verarschen. Hier wird niemand verarscht, Thron. Es liegt alles offen auf dem Tisch. Aber das ist ja Schluss. Das ist doch nicht aus. Komm zurück! Ich habe gelernt, bevor ich Entscheidungen treffe, bevor ich mich auf irgendeine Seite stelle, alles, was man in dem Beruf als Bürgermeister machen muss, erst einmal meinen Atem zu beobachten, um mich wegzukonzentrieren auf mich. Ich konzentriere mich nach innen, ich merke meinen Atem, ich spüre meinen Atem, habe ihn unter Kontrolle und damit habe ich auch mich besser unter Kontrolle. Denn dann reagiert man nicht spontan und aus dem Bauch, sondern dann hat man die Luft im Bauch und den Gedanken im Kopf. Das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, sonst hätte ich das gar nicht geschafft, so lange Bürgermeister zu bleiben. Einfach ringen und ihn anständig auf den Fresse hauen. Ihr Labermenschen. Am Ende machen sie doch, was sie wollen. Und das nennst du denn Demokratie? Genau, richtig. So heißt es. Wir lassen uns hier länger verarschen. Das ist Schluss damit. Ruhe erreicht man mehr. Ach nee, wer bist du denn? Schluss richtig, Frau Franzen. Ich bin Linda. Ach, Linda. Linda, Ich werde übrigens morgen sofort mit der Naturschutzbehörde reden. Ja, das muss sofort eingetötet werden. Die ganze Verjess. Moment, steckt doch alle unter einer Decke. Genau so ist es. Wenn ihr dann ganz großen Reibach machen, wisst auch wer. Ja, so ein ganz alter, fetter Hund, der sich von anderer Leute Futter ernährt. Er hat irgendwo ein Stück wertloses Land und jetzt lässt er sich von Bürgermeister da einen Windpark rufstellen. Genau so. Die Propeller blasen ihm die Kohle direkt in den Arsch, verstehst du? Und unsere Häuser, die verlieren an Wert, so ist er doch. Ah, jetzt nur eins, Enteignung! Genau, richtig, so heißt es. Wir müssen Unterschriften sammeln, den Bürgerprotest organisieren. Richtig. Kein Bebauungsplan ohne demokratischen Prozess. Nur so können wir das machen. Apropos Enteignung. Sag mal, kennst du mir den Bär? Du Heuschrecke. Meinen Sie mich? Hä? Der Grantler mit der Krücken. Na, auf der Versteigerung, hä? Aber das ist noch nicht. Da hat man doch schon mal ein Vergnügen. Hat er vergessen. Der gibt 2,5 Millionen aus und vergisst das gleich wieder. Sind ja Peanuts, wa? Ja, und, was wollen Sie jetzt? Ja, das ist ein irrer Zufall, wa? Dass man sich hier trifft. Naja. Kleine Landpartie machen wir. Alte Freunde besuchen. Wer ist denn bitte? Wo kommst du her? Baden-Württemberg? Aus Ingolstadt, wenn es recht wäre. Kommt er aus Ingolstadt? So weit, um uns hier ein Stück Land vom Arsch zu kaufen? Ich hab mal schon bei der Versteigerung gefragt, was du mit 250 Hektar aus Prignitz willst. Aber werde ich dir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Den nimm mal die Finger weg, ja? Dem sei fauler Atem, ich kipp gleich um. Vor 2 Jahren hast du Wind davon gekriegt. Kennst du irgendein Ministerium oder wie es ich was? Und dann bist du in dein A8 gestiegen, wa? Und nach Dunkeldeutschland gefahren. Mercedes. Ach, was? Da kommt er aus Ingolstadt und fährt Mercedes? Bist ich ein Lokalpatriot? Jetzt spuckt der Arme widerlich. Und weil er für seinen Deal Kontakte braucht, hat er sich ein bisschen umgehört und mitgekriegt, dass hier ein gewisser Gombrowski für jede Sauerei zu haben ist, wenn ein bisschen Kohle rausspringt. Da hat er auch den Bürgermeister in der Hand. Und der regelt dann die Einzelheiten. Schwachsinn, Herr Meiler kennt hier niemanden. Jetzt hör mal zu. Wir brauchen hier kein Windrad. Kapierst du das? Setz dich in deinen Mercedes und verpiss da. Wenn ich dich hier noch mal sehe, dann mach ich dir kalt, zeig dir. Ein Albtraum. Deeskalation. Hier. Was soll denn das? Na los, schneid Herrn Meiler die Kehle durch. Messer weg. Ich mag keine Leute, die groß reden und klein handeln. Du hast das Messer weg. Magst du dich? Nee, mag ich nicht. Na gut. Also, ab denn! Nach Hause! Na bitte. Das macht Linda niemand nach. Naja, was wird auf den Weg kommen? Ich wegen einer Anzeige, die sich gewaschen hat. Verlassen Sie da drauf! Kommen Sie noch mit zu uns? Das könnte Ihnen so passen. Ich hol mein Auto. Ich bin weg. Ziemliche Pleite. Bin ich mir gar nicht so sicher. Unter Leuten. Hörspiel in 6 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Julie C. Teil 1. Es spielten Rudolf Gombrowski, Hilmar Eichhorn, Kron, Jackie Schwarz, Konrad Meiler, Udo Wachtfeitel, Linda Franzen, Tanja Wethorn, Frederik Wachs, Moritz Grove, Jule Weiland, Bettina Kurt, Gerhard Vlies, Wolfram Koch, Hilde Kessler, Svetlana Schönfeld, Bürgermeister Arne Seidel, Martin Seifert, Herr Pilz von der Vento Direkt, Alexander Kuhn und Bodo Schaller, Axel Prahl, sowie Karl-Heinz Koinski, Boris Alinovic, Steffen Shorty Scheumann, Ernst-Georg Schwill, Axel Werner, Peter Galle und Erhard Grundmann. Musik Lutz Glandin, Ton Peter Awer und Wenke Decker, Regieassistenz Beate Becker, Regie